Labor für Entrepreneurship. Zu Gast Lorenz Hartung. Er ist Programmdirektor in einer Einrichtung Unternehmertum, TUM, Technische Universität München, das Center for Innovation and Business Creation. Und vielleicht mal zu Beginn ein bisschen, dass man das umreißt. Wir wollen nicht über die Institution reden, sondern über die Erfahrungen, die jeder von uns gemacht hat. Aber was ist die Absicht, ich sage es mal mit meinen Worten, Entrepreneurship von der Innovation her auch zu sehen, nicht nur von, dass es da BWL gibt und dass man die lernen muss, sondern dass es auch um Innovation geht und wie man aus Innovation Businessmodelle machen kann. Kann man so ausdrücken oder würden Sie es anders formulieren? Man kann es so ausdrücken, es ist ein Teil der Institution. Die Unternehmertum ist ein leitendes Entrepreneurship-Zentrum in Europa. Wir haben zwei Ziele. Das eine Ziel ist, Unternehmertum zu lehren, Teilnehmer auszubilden, und das andere Ziel ist, Unternehmensgründungen und Innovationen zu initiieren. Das sind die zwei Bausteine, die wir haben. Und in Teilen greift Innovation und Unternehmertum, Entrepreneurship, sehr eng zusammen. Also man kann es schon so mit Ihren Worten auch ausdrücken. Überlegen wir mal ein bisschen von den Erfahrungen her. Wenn man sagt, im Kern geht es doch darum, ein Konzept zu machen, was am Markt überlebt. Also Risikoabschätzung. Es ist ein Konzept, wo es sich lohnt, den Aufwand, und hat es eine Chance zu überleben oder hat es nicht. Jetzt gibt es immer diese Statistikdiskussion. Es gibt viele Statistik, die sagt, 80% scheitern. Es gibt eine ganz andere Klasse von Statistik, nämlich immer die, die von den Förderprogrammen kommt und über Evaluation. Die kommen zu ganz anderen Zahlen. Lassen wir das mal offen, es wäre eine eigene abendfüllende Diskussion. Eine Menge scheitern. Wie kann ich vorher das Risiko abschätzen oder anders gesagt, wie kann ich erkennen, ob ein Businessmodell taugt zur Business Creation oder ob man sagt, nee, das finden wir nicht überzeugend, und wie geht man damit um, dass der Gründer es vielleicht überzeugend findet und man selber nicht, oder man sagt, weiterarbeiten. Meine Antwort meistens ist, ja, so ein Ausgangskonzept, aber noch lange nicht das Potenzial ausgeschöpft, was man vielleicht daraus machen könnte. Wäre so mein Zugang zur Risikoabschätzung, das mal in den Raum zu werfen. Wie würden Sie vorgehen? Wie ist Ihre Weise? Unsere Weise ist, wir nennen das Prototyping, und daraus zu gehen, Kundenfeedback zu holen, Stakeholder zu befragen, offen die Idee zu kommunizieren und Feedback zu integrieren. Prototyping heißt in dem Bereich nicht, dass wir einen funktionierenden Prototypen haben wie ein Erlkönig, wie ein Auto, was zeigt, dass es technisch machbar ist, sondern Prototyp heißt, ich habe etwas visualisiert, um besser kommunizieren zu können. Also sei es von einer Website wie InnoSabi oder Komoot, dass ich erstmal Zeichnungen habe, damit sich meine Kunden wirklich vorstellen können, was ist das eigentlich. Oft kann ich das in Worten gar nicht fassen, dass ich solche Methoden nehme, um mit Kunden zu sprechen, ganz wichtig, aber auch mit Partnern, die in der Value Chain integriert sind, um Feedback zu holen. Also so ein, was ich kenne es in der Literatur als Fast Prototyping, Intelligent Prototyping, Rapid Prototyping, wo man irgendetwas macht, wo man erkennt, was es sein soll, ohne dass es ein im alten technischen Sinne ausgereifter Prototyp ist. Und dann abschätzt, kommt es an oder nicht, oder muss man nicht nochmal kräftig was reinstecken, um es vielleicht zu mehr Akzeptanz zu bringen. Und diese Methode kann man auch wiederum im Team benutzen. Und das hilft auch der besseren Kommunikation. Ja. Dass man sich gegenseitig versteht, dass man weiß, okay, ich weiß, was mein Gegenüber meint. Man kommt sehr schnell zu Ergebnissen, und es ist eigentlich eine Unterstützung, um auch schneller zu sein. Also wirklich nicht sich ins Labor zu sperren oder ins Büro und erst was konzipieren und da lange entwickeln, dann auf den Markt gehen, sondern schnell Ideen generieren, rauszugehen, früh zu scheitern, ganz wichtig, früh oft scheitern. Und dann dieses Feedback eben reinzuholen, ohne viel Zeit investiert zu haben, ohne viel Geld investiert zu haben. Also durchaus andere Vorgehensweise als die konventionelle, wo man sagen würde, jemand hat eine Idee, dann schreibt er einen Businessplan, dann geht er zu Banken und so. Das Eigentliche, ist denn dein Konzept wirklich am Markt mit Chancen oder nicht? Das kommt erst relativ spät. Ich sage immer, das ist so eine Art Casino-Gründen. Ich mache alles und dann setze ich auf die Zahl 17 und bete, dass sie kommt. Manchmal kommt sie auch, meistens kommt sie nicht. Und da geht es mehr darum, von vornherein bevor man alle die Aufgaben erfüllt, zu sagen, könnte das eine gute Idee sein oder nicht? Ja, aber bedingt. Also ich denke, irgendwann muss man auch auf den Markt kommen. Also es nutzt natürlich nichts, sich 10-mal im Kreis zu drehen und möglichst alle zu befragen. Irgendwann muss man mal auf den Markt gehen und dann auch das Feedback dann erst reinholen. Also ich denke, es ist ganz wichtig, dass man da auch die Flexibilität hat, Geschäftsmodelle anzupassen. Ja. Und nicht eben, was Sie sich ja auch schon erlebt haben, mit der ersten Idee verheiratet zu sein. Also viele fallen in Liebe mit ihrer ersten. Genau, sich in die zu verlieben und dann kaum noch mit jemandem darüber zu sprechen. Genau. Sagen, ich habe eine grandiose Idee, ich verstehe gar nicht, warum ich nicht Kapitalgeber bekomme und ich brauche 5 Millionen und das ist denn nicht so den grandiosen Typ, der überhaupt nicht an seinem Konzept richtig arbeitet. Ja. Bleiben wir mal bei diesem Thema. Ich finde das sehr spannend, weil dieser Weg dorthin eigentlich kaum beschrieben ist, auch nicht also in den BWL-Büchern. Ich nenne es am Konzept arbeiten und man weiß ja nicht das Ergebnis. Man weiß ja noch nicht, wie es aussieht. Man weiß nur, dass man viele Fehler machen kann und dass vieles im Markt nicht ankommt. Aber wie das eigene Konzept aussieht, weiß man nicht. Und dann hat man ein Umfeld, was sagt, ja, was machst du denn? Wann gründest du denn nur endlich? Machst du es jetzt so oder machst du es so? Und sie sagen, ich weiß es nicht, wie ich es mache. Ich weiß überhaupt noch nichts eigentlich. Ich bin schon eine Weile dabei, ja, aber ich weder weiß ich, wann ich gründe, noch weiß ich, wie es aussieht. Dann sagen die, das ist aber komisch, jetzt mach doch mal, geh doch mal ein Risiko ein. Ich würde sagen, Gottes Willen, hüte, Gründer, hüte dich vor diesem Art von Umfeld oder versuch freundlich zu bleiben, aber nimm es nicht für voll, die helfen dir nicht wirklich. Ich würde dann immer sagen, und wann gründen sie? Denn also machen Sie es doch vor, wenn Sie es, also gut. Ein schwieriger Weg, man weiß nicht, man arbeitet an dem Puzzle, ohne dass man das Ergebnis kennt, was schwer ist. Normalerweise bei einem Puzzle weiß man, was das Ergebnis ist. Hier hat man ein Puzzle, weiß man nicht. Man weiß überhaupt nicht, ob es ein Ergebnis gibt und nicht, wie es aussieht. Stichwort zur Ambiguität, also diese Unklarheit, diese Offenheit, halten vielleicht Leute aus der Oberschicht eher aus, glaube ich, wäre meine These, diese Ambiguitätstoleranz. Ich weiß eigentlich nicht, wie es geht, aber ich werde es schon schaffen. Wenn so Unterschichtleute sagen, ich versage jedes Mal und wie soll ich eigentlich und so. Offen halten. Würden Sie es auch so beschreiben? Oder? Ja, aber ich glaube, das hängt auch von der Persönlichkeit des Gründers ab. Also wenn man sich einen klassischen Mittelstand in Deutschland anschaut, das sind auch oft Firmen, die aus einem bodenständigen Verhältnis kommen. Ja. Und das sind einfach Typen, die sagen so einfach, ich mache das, fertig und es funktioniert und siehe da, am Ende funktioniert es. Also diese Wege gibt es und ich denke, da muss man auch drüber nachdenken, was für eine Persönlichkeit habe ich denn als Gründer. Ja. Und auf der anderen Seite hat es schon auch Vorteile, wenn man diesen Druck und dieses Risiko aushalten kann. Also da gibt es ja auch in der einschlägigen Entrepreneurship-Literatur eben Persönlichkeitsmerkmale, die einen Gründer ausmachen, die beschrieben werden, da könnte man das vielleicht dazu zählen, aber ich denke, es kann auch ein Hindernis sein, weil irgendwann muss ich ja den Schritt gehen auf den Markt. Sagen Sie, Persönlichkeitsmerkmale sind ausschlaggebend für diese Persönlichkeitsmerkmale? Ich glaube, es spielt eine ganz große Rolle, definitiv. Also das, was wir so im Umfeld in München wahrnehmen und wenn ich meine Teilnehmer und mein Programm anschaue, denke ich definitiv, es hängt mit Persönlichkeitsmerkmalen zusammen. Und was sagen, können Sie es konkretisieren? Unkonventionelles Denken, nicht die Typen, die konform sind in der Gesellschaft, sondern die einfach mal ein bisschen anders denken, die sich auch nicht so drum scheren, was andere Leute denken. Yeah. Also ich glaube, das ist gründertypisch. Also, Sie haben auch mal gesagt, Schüler, die Probleme haben und unangenehm auffallen, sind oft erfolgreiche also Gründer. Also im Englischen heißt es anecdotal evidence. Ich treffe immer wieder Unternehmer, die sagen, oh Gott, Schule war furchtbar. Ja, und also ich sehe es schon auch in dem Umfeld. Also es spielt auf jeden Fall mit rein. Das heißt aber nicht, dass Personen, die sehr gut in der Schule waren und sich an gesellschaftliche Konventionen halten, keine guten Gründer sind. Das schließt sich ja nicht aus. Es gibt ja ein bisschen Literatur, die sagt, es gibt eigentlich keine Persönlichkeitsmerkmale. Sie sagen unkonventionell denken. Die sagen, denken unter Persönlichkeitsmerkmalen Familienhintergrund, also Schichtzugehörigkeit, Schulerfolg, Kapitaleinsatz oder so. Und da kommt, also diese amerikanischen Studien, die das ja lange gemacht haben, kennen dieser Trades Approach, da kommt nichts bei raus. having said that, zu sagen, ja, es könnte sein, eine Variable, nämlich diese Beharrlichkeit, Perseverance, diese Hartnäckigkeit, Beharrlichkeit, haben wir in Deutschland auch. Peter Göbel hat gesagt, das ist das Einzige, was er eigentlich gesehen hat, diese Studie da schon in den 90er Jahren. Was Sie sagen, also jemand, so diese Hidden Champions, würde man sie heute nennen, beharrlich, glauben, es muss eine Lösung geben, die ganze Familie leidet fürchterlich und er macht und macht. Und irgendwann hat er es tatsächlich, weil er tausendmal um das Problem gelaufen ist, hat er was gefunden, was geht, und dann zieht er eine Firma daraus hoch, ohne große einschlägige Kenntnisse, und die BWL und so kommt auch alles erst hinterher, und es wird dann so aus dem Lameng, sagen wir in Bayern, gemacht, also es wird nicht richtig vorausgeplant. Kann man sagen, gilt das heute noch, würde heute noch so jemand, kann man viele Fragezeichen machen. Aber was mir wichtig scheint, ist, und auch in der Beratung von Gönnern, diese Ambiguität zu sagen, das ist völlig normal, das ist sogar gut so, dass du dich offen hältst und nicht gleich in die Anfangsidee verliebst oder festlegst, sondern das, und das heißt die Toleranz, das auszuhalten, auch gegenüber dem Umfeld. Also ich sehe es schon auch als, genauso wie Sie, dass das ein Erfolgsfaktor sein kann. Weil wie will ich denn sonst auch mein Geschäftsmodell anpassen, wenn ich mich diesen Eindrücken, die auf mich kommen, nicht öffne. Also diese Offenheit und ganz wichtig, Netzwerken. Viel mit Leuten reden, eben solche Foren wie hier heute im Labor Entrepreneurship nutzen und auf Leute zugehen. Nicht die Angst haben, dass es gleich geklaut wird. Genau. Ich habe die Erfahrung nicht, dass ich habe einen Fall in meiner Geschichte, erzähle ich ein anderes Mal, da war es aber auch vom Gründer aus naiv. Sozusagen es Leuten anzubieten, großen Firmen anzubieten, die dann sagen, oh, das, wir sind doch die Ingenieure und so, das können wir doch. Da muss man ein bisschen was Geheimhaltungsvereinbarung oder nicht alles so rauslassen, was man hat. Aber normalerweise, vor allem in solchem Umfeld, wo jeder seine eigene Idee hat, habe ich es eigentlich nie erlebt, dass was geklaut wurde. Ich auch nicht. Also jetzt allein im Umkreis des MBAs, was jetzt nur ein Programm von einem Unternehmertum ist, habe ich momentan drei Gründer mit drei unterschiedlichen Geschäftsideen in der Werbebranche. Natürlich, die bringen wir zusammen und die können sich gegenseitig befruchten, und da klaut auch keiner die Idee vom anderen. Ja. Das ist einfach eine Geste des Respekts. Sobald privater Kontakt ist das sowieso nicht. Das ist immer dann, wenn es öffentlich ist und anonym, Internet und so. Schön, also das wären wir uns einig mit diesem Ambiguitätstoleranz, dass das etwas Wichtiges und eigentlich so in den Lehrbüchern nicht vorkommt. Ich sage immer, die Albträume, die Leute haben, dieses, oh Gott, das klappt nicht, es kommt ja meistens nachts hoch. Also das kommt in BWL-Lehrbüchern nicht vor, dass man, ich habe erst jetzt wieder so ein Gespräch gehabt, dass man tagsüber hat man es im Griff. Ich weiß, wenn ein T-Schiff ankommt, wird das professionell abgeladen und ich muss da gar nichts tun. Aber nachts kommt es hoch und ich habe einen Albtraum. Und oft auch, der geht gar nicht mehr weg, der kommt, und dann wache ich auf und das ist doch alles totaler Quatsch und dann geht es weiter. Das Unterbewusstsein ist was anderes, als wie wir mit unserem rationalen Geschäftsbewusstsein dran gehen. Und das kommt aber nirgends vor. Und also ich hoffe, in Ihrer Beratung kommt es vor. Ich erlebe es viel zu selten. Explizit kommunizieren wir das so nicht, aber ich denke, wir nehmen das. ist so. Aber wir nehmen es einfach auf in unserem täglichen Handeln. Ich meine, im Endeffekt, was machen wir denn nicht anderes, als unseren Gründern Sicherheit zu geben? Die sind ja in einem Feld, was hochdynamisch ist, gespickt von Unsicherheit. Und dann kommen sie zu einem Gründerzentrum, dann kommen sie in ein Labor Entrepreneurship, finden Gleichgesinnte, können über diese Themen sprechen, fühlen sich verstanden, was nicht typisch ist in Deutschland. Da ist man eher ein Exot als Gründer. Und haben die Möglichkeiten, dort Feedback zu bekommen. Und es gibt einfach auch ein Gefühl der Sicherheit. Und damit kann man auch diesen Druck eben besser aushalten. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Funktion, die so auch nicht explizit kommuniziert wird von Gründerzentren oder von Netzwerkern im Bereich von Startups, dass man diese Sicherheit bieten kann. Also alle reden natürlich von Netzwerken, aber so mehr im Austausch von Wissen. Das, was ich anspreche mit dieser Ambiguität, ist ja auch Austausch in den Unsicherheiten. Du sagst, hast du auch so Albträume? Und wie gehst du damit um? Oder die Ängste, nicht Albträume sein, man hat doch so Ängste und Unsicherheiten und Zweifel und oft werden die ja durchs Umfeld noch verstärkt. Und vor allem ist immer so ein Druck, ja, wann fängst du denn endlich an? Und ich sage, Zeit lassen. Dieser Simon, der Carnegie Mellon, sagt, bis zu 10 Jahre, bis zu 50.000 Chunks of Information braucht man, bis ein gutes Geschäftsmodell geboren ist. Das heißt einfach Zeiten. Und an der Stelle ermutigen, anders als so das Umfeld es uns sieht. Ja. Der Henry Ford brauchte 17 Jahre, bis er den ersten Prototyp hatte, der so einigermaßen lief. Und wir denken so in 17 Tagen oder 17 Wochen, das ist völlig verrückt. Das ist ja das gesellschaftliche Phänomen, dass wir haben das alles beschleunigt wird. Und dann, nun machen Sie mal. Ich sage, nein, nicht nun machen Sie mal. Gehen Sie. So, es gibt eben Risiken und die muss man eingehen. Ja, es gibt viel zu viele Risiken für Gründer und deswegen muss man versuchen, möglichst viel zu vermeiden. Aber da haben wir den Lehrauftrag und ich denke, da sind wir nicht die Personen, die irgendwie auch Druck aufbauen, sondern eher im Gegenteil. Also zum Beispiel in Seminaren, wir nehmen jede Geschäftsidee ernst. Und auch wenn sie als erstes mal nicht so den Eindruck macht, okay, das wird was, wir nehmen das ernst und wir sind dann auch nicht so vermessen und sagen, das und das ist falsch, es geht nicht, sondern es geht einfach darum, die richtigen Fragen zu stellen. Damit weiter dran gearbeitet wird. Genau, damit einfach weiter dran gearbeitet wird und seine Befürchtungen einfach mal artikulieren als jemand, der schon ein bisschen was gesehen hat, einfach mal zu sagen, habt ihr denn nicht an jenes Segment noch zusätzlich gedacht? Oder könnte man denn nicht eure Zulieferer auch als Kunden sehen? Einfach ein bisschen Impulse geben, dass die Gründer drüber nachdenken. Also das Beratungskonzept heißt Fragen stellen und nicht der Guru sein, der weiß, wie es geht oder gar seine eigene Lebenserfahrung. Das ist immer das Problem mit den Mentoren. Und mit den Mentorenprogrammen immer so etwas unsicher, das wirklich gut ist. Erfahrung ist gut, aber man darf sie nicht auf den anderen projizieren. Ja, und auch von den vermeintlich Unerfahrenen lernt man jedes Mal wieder. Also man lernt ja auch immer wieder dazu. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Offen sein. Offen sein, also das Offen sein ist überhaupt das Grundgeheimnis. Offen sein heißt, ich bin noch anpassungsfähig, ich werfe mein Modell über den Haufen, ich mache es neu. Meistens wirft man es nicht total über den Haufen, sondern baut allmählich auf und es kriegt eine bessere Qualität und kriegt mehr Beine. Ich zeige das ja immer an sowas. Das ist nicht gut, wenn es auf nur einem Bein steht. Es muss Schläge aushalten und notfalls auch auf den anderen Beinen stehen. Auf so einem Bein steht es nicht mehr so elegant, aber es steht immer noch. Und macht immer noch Schläge, sozusagen balanciert die aus. Die meisten haben ein Bein nur und wenn sie auf ein Patent aufbauen, sowieso nur. Und kann ja überlegen, gibt es nicht noch mehr Beine, auf denen sowas stehen kann. Anderes Stichwort Förderung. Sie sind ja eine Förderinstitution, Sie werden sicher auch beraten, wo man Geld herbekommt im Zweifel. Ich habe immer so meine Probleme damit. Also ich sage meinen Leuten, wenn es irgendwie geht, ohne Förderung. Warum? Weil ihr in eine ganz andere Mentalität, ihr geratet auf eine ganz andere Schiene. Anträge gut zu formulieren und sich anzupassen auf das, was hinter dem Antrag, hinter dem Wettbewerb, hinter dem staatlichen oder sonst Förderprogramm steht, ist eine Qualifikation. Ist aber so ziemlich, behaupte ich mal, das Gegenteil von dem, was heißt Offenheit und mit eigenen Ideen und eigenen Ressourcen arbeiten. Also ich sehe da... Es ist natürlich gut gemeint, diese Förderung. Irgendwo kann ich auch nichts gegen Förderung sagen. Jeder freut sich, wenn er irgendwoher was bekommt. Ich habe nur das Gefühl, es läuft zu sehr in die falsche Richtung. Und meine Beobachtung ist, dass Leute, die von Anfang an gefördert werden, oft den Sprung nicht machen, sondern neue Förderprogramme suchen, neue Finanzierung suchen, statt irgendwie zu sehen, dass sie auf eigenen Beinen stehen. Das ist Ihre Erfahrung. Tatsächlich, also wir fördern ja sehr viele Start-ups. Also Stichwort Exist-Förderung, ich glaube, da sind wir sogar deutschlandweit mit führend und wenn man sich anschaut, was tatsächlich daraus wird, kann man da schon auch einen Trend sehen, dass nicht jedes Team erfolgreich ist. Ich sehe es auch so, auch wieder das beste Beispiel, Inosabi, das auch einen Bootstrapping-Ansatz gewählt hat, also eine eigenständige Finanzierung, die sind einfach gezwungen, schnell Umsätze zu machen. Und das sollte ein Meilenstein sein, der oft nicht in diesen langen Planungsszenarien drinnen ist. Wann schreibe ich denn meine erste Rechnung? Ja. Von daher muss man da eigentlich auch agiler in der Planung sein und sich am besten wöchentlich zusammensetzen und die Meilensteine neu diskutieren und eben nicht so einen Antrag mit einem Plan, der linear ist, zu verwechseln, weil Gründung ist iterativ. Also es ist immer, man lernt jeden Tag dazu, man muss das Konzept immer wieder anpassen. Und es darf halt nicht passieren, dass dieses Dokument dann der Plan wird. Ja. Aber es ist natürlich schon die Chance für viele, überhaupt ihr Ziel zu verfolgen. Also ich kenne auch erfolgreiche Startups, die würden nicht existieren ohne Finanzierung. Und von daher finde ich das sehr gut und verfechte das auch. Und auch Venture Capital hat seine Berechtigung, dass nochmal ein anderer Drive reinkommt in ein Startup und das Ganze schon nochmal beschleunigt wird. Also ab einer gewissen Größe und mit einer gewissen Planungsgröße auch macht es definitiv Sinn und fördert auch den Gründungsprozess. Natürlich muss man hier aufpassen, was im Termsheet drinnen steht, welchen Partner suche ich mir aus, passt der zu mir. Also es geht nicht nur um die Bewertung des Unternehmens und darum, Geld einzusammeln, sondern es geht genauso wie im Gründerteam darum, den richtigen Partner zu finden. Der das strategische Netzwerk für mich hat, der, bei dem ich ein gutes Bauchgefühl habe, ganz wichtig, und der, bei dem ich auch Klauseln drin habe, die einfach fair sind, auch wenn ich kein Geschäft habe, was irgendwann mal mit 100 Millionen verkauft wird, um selber was zu verdienen, sondern vielleicht eben die Multiples so gestaltet sind, dass es auch in einem geringeren Fall trotzdem noch auch für die Gründer Spaß macht. Wir haben ja vorher gesagt, schnell Prototypen machen, auch die nicht ausgereift sind oder die nur quasi eine Beschreibung abgeben, und wenn man da sicher ist, dann kann man investieren. Ich sage immer erstmal die Sicherheit, klappt das Ding denn? Dann vielleicht ein Stück Bootstrapping oder Rapid Prototyping, und dann, oft ist ja so der Businessplan und dann sucht man Investoren und dann investiert man und dann betet man, hoffentlich wird es jetzt am Markt, bevor ich in die Insolvenz gehe, also bevor meine Mittel aufgebraucht sind. Da finde ich, kann man schon besser machen und etwa über dieses Prototyping ein Stück den Prozess an der richtigen Stelle anfangen. Also wenn man Eigenkapitalerhöhung vorsieht, dann ist das eben ein wichtiger Meilenstein dorthin. Ich weiß auch nicht, funktioniert das Businessmodell? Genau. Ja. Proof of Concept sagt man ja so gerne. Idealerweise, ich habe einen ersten Kunden auch, habe auch wirklich bewiesen, dass eine Marktakzeptanz ist. Ich kann auch aufzeigen, wie ist mein Team aufgestellt, habe ich die wichtigen Komponenten in-house, habe ich einen strategischen Partner. Also da gibt es eben sukzessive einzelne Meilensteine, wo es immer mehr Sinn macht, wenn man es anstrebt, einen Kapitalgeber anzusprechen. Ich weiß eh nicht, wie es heutzutage noch ausschaut, ob man überhaupt noch Geld bekommt, wenn man nur mit einem Businessplan zu einem Venture Capitalisten geht, wenn man nicht zeigen kann, dass man ein tolles Team hat, dass man erfahren ist. Also von daher sollte man irgendwo schon diese Meilensteine auch vorweisen können, und da ist der Prototyp mit Sicherheit auch eine Methode, Letter of Intent. Also Proof of Concept, und dann der Jeffrey Timmons, auf den ja, glaube ich, dieses ganze Konzept Businessplan zurückgeht, der hat damals geschrieben, das war schon Anfang der 90er Jahre, wenn Sie einen Businessplan schreiben, ein Kunde taucht auf, schmeißen Sie den Businessplan hin und bedienen Sie den Kunden, weil Sie Erfahrung kriegen, und dann schreiben Sie den Businessplan weiter und möglicherweise neu. Aber ein Kunde ist viel wichtiger als der Businessplan. Das hat mir immer sehr eingeleuchtet. Und er sagt, wenn der Businessplan aus dem Printer kommt, ist er eigentlich schon veraltet. Das ging dann hinterher ein bisschen verloren, und man hat aufgrund der Banken und die so einen Businessplan wollen, so ein sehr statisches Ding, und auch noch diese 3-Jahres-Projektion. Also das ist so ein bisschen, meine ich, so leicht in die Irre gegangen mit dem Businessplan, und jetzt im Moment sind wir am Korrigieren, kommt ja auch mehr so Kritik an diesem ganzen Businessplan-Konzept, dass man eigentlich ein Ideenkonzept braucht und ein Proof of Concept und dann allerdings relativ rasch handeln sollte und nicht Zeit verlieren. Ja, und das kann man auch wieder visualisieren, prototypisch verwenden und auch sehr agil planen. Also als Schlagwort kann man da das Business Model Canvas vom Alexander Osterwalder nennen, wo ich eben auch, es ist nichts anderes als ein Prototyp. Ich habe ein Poster an der Wand, kann da mein Geschäftsmodell visualisieren und kann da ganz schnell ganz viele Geschäftsmodelle generieren, kann das dann diskutieren. Aber auch da darf man nicht vergessen, es ist auch nur wieder ein Medium, wo die Information einfließt. Das heißt, die eigentliche kreative Tätigkeit ist in dem Canvas nicht. Das ist ein Hilfsmittel. Genau das. Ja. Ich generiere es, ich passe mein Wissen zusammen und habe einfach auch wieder eine Methode, also klarer zu strukturieren, klarer zu planen. Genau. Ja. Ich muss rausgehen zum Markt, muss mit den Leuten sprechen, muss ein Gefühl kriegen, wie ticken die, was für ein Segment ist das eigentlich, wo sollten wir uns positionieren. Und das passiert alles nicht im Büro, das passiert draußen. Also doch eine sehr viel stärkere experimentelle Ausrichtung, Offenheit. Total. Sehr früh visualisieren können, was man eigentlich anbietet, und experimentieren, prüfen, evaluieren, ob es ankommt. ist doch was anderes als früher nur den Businessplan schreiben und dann zur Bank gehen und Kapital. Genau. Und das versuchen wir auch in die Lehre so einfließen zu lassen einfach. Und da gibt es natürlich noch andere Methoden, dass man ethnografische Methoden anwendet. Also ich bin auch kritisch gegenüber Kundenbefragungen, weil oft Kunden ihre Bedürfnisse gar nicht kommunizieren müssen, können. We have to be the leaders und nicht die Kunden, heißt es, sind konservativ. Genau. Ich kann sie schon fragen, was sie haben wollen, sie aber ich würde es nicht eins zu eins umsetzen. Also das ist auch wieder dieses Henry Ford Zitat, wenn er seine Kunden gefragt hätte, was sie denn haben wollen, dann hätte er bekommen ja schnellere Pferde. Aber natürlich es geht um schnellere Fortbewegung, es geht nicht um Pferde. Ja. Und da muss man aufpassen, genau hinhören und dann am besten auch, da ist nämlich wieder ein Team gut. Ja. Dann wieder zurückkommen aus diesen Beobachtungen im Team, die Stories erzählen, Storytelling zu machen. Von allen erhöht sich der Wissensstand und man kommt zu neuen Ideen. Also immer wieder rausgehen, dann zusammenkommen und das Wissen teilen vor allem. Ja, also verändert sich doch was so in der Gründerberatung. Das ist doch ein ganzes Stück anders, als es noch so vor einer Weile war. Thema Team. Ich habe eine Menge Geschichten, wo Team eine große Belastung war, wo der Gründer, weil er nicht allein arbeiten wollte, sich ein Team geholt hat und dann mit denen aneinander geriet. Wissen wir alle, es gibt Teams, die sind gut, es gibt Teams, die sind schlecht. Was sind wichtige Kriterien, wenn ich ein Team zusammenstelle, was ich möglichst vermeiden sollte? Kann man das verallgemeinern? Das ist schwierig, also das ist wieder Schwarz-Weiß-Malerei. Natürlich sagt man, ein interdisziplinäres Team, was sich gegenseitig respektiert, das ist sehr gut. Es gibt aber auch wieder Ausnahmen, also da bestätigt die Ausnahme wieder die Regel. Aber generell, wenn ich es zusammenfassen müsste, würde ich sagen, ein interdisziplinäres Team, sowohl von der Fachrichtung, wo die Personen herkommen, als auch von der Persönlichkeit. Und das Wichtigste an dem ganzen Thema ist, man muss sich gegenseitig respektieren. Weil wenn sich diese Gegenpole gegenseitig respektieren und verstehen, dann kann es wirklich ein kreativer Prozess werden. Also einer, der nach vorne zeigt und sagt, hier geht's lang, wir laufen in die Richtung, dass dann trotzdem noch einer im Team ist, der sagt, okay, stopp, wir müssen Folgendes beachten. Und wenn die sich gegenseitig zuhören, dann kann wirklich was Tolles daraus entstehen. Also ich bin schon ein Verfechter von sehr diversen Teams, die heterogen aufgestellt sind, sich komplementär ergänzen. Komplementär und nicht miteinander konkurrieren, genau, um die Führungsrolle. Genau. Da klare Rollen auch jeder hat, wobei man auch in Tandem-Teams arbeiten kann, dass man einen Sparringspartner hat, der eine entscheidet, dann gibt es die unterschiedlichsten Lösungsansätze. Gehen wir mal ein bisschen auf diese Arbeitsteilung ein. So aus den USA, auch so wieder Jeffrey Timmons und Bygrave und solche Leute, die sagten immer Lead Entrepreneur und Management Team, also machten schon eine Sonderstellung des Entrepreneurs, also der das Konzept erarbeitet hat oder mitbringt oder der das Konzept dann exekutiert, und das Management Team führt ja zu einer Unterscheidung, die ich eigentlich sehr gut finde, zu sagen, es gibt Entrepreneurship, wie kommt das Neue in die Welt und das Neue auch umsetzen, Innovation heißt ja auch umsetzen, schwer genug, Schumpeter, und auf der anderen Seite die verwaltenden Aufgaben eines Unternehmens. Business Administration nach Lehrbuch den Business Schools hat natürlich auch Unternehmensführung, aber denken wir es mal gedanklich in, das eine ist der innovative Teil, nennen wir Entrepreneurship, und die verwaltenden Teile, Rechnungswesen, alles das, Verschriftlichung, ist die Administration, wie man ja auch Administration mit Verwaltung eher übersetzt. Ist doch ein gutes Konzept zu sagen, wo gehörst du hin? Bist du der Entrepreneur? Bist du derjenige, dem es leicht fällt, Neues zu denken und dieses Neue auch gegen Widerstand, was ja normalerweise der Fall ist, bei einer Innovation umzusetzen? Oder bist du der eher organisierende Typ, der eher verwaltende Typ? Ordnung halten ist ganz wichtig, keep good records in einem Unternehmen, daran scheitern viele. Ich sage nicht, das eine ist wertvoller als das andere, ich sage nur, es ist grundverschieden. Das eine ist mehr dem Künstlerischen näher, dem künstlerisch-kreativen näher, das andere ist mehr dem verwaltend, ordnungshaltenden, ordnungsliebenden näher. Meistens geht das nicht zusammen in einer Person, ganz selten, sondern es sind grundsätzlich verschiedene Charaktere. Der die Ordnung hält, ist meistens kein sehr kreativer Kopf und revolutionärer Kopf, und der die neuen Ideen hat, ist meistens ein miserabler Ordnungshalter. Ausnahmen ja, aber so im Großen und Ganzen kann man es vielleicht so sagen, das muss doch, da muss man doch sagen, das muss man arbeitsteilig angehen. Man muss doch Leute freistellen, das ist eine Riesenaufgabe, zu leiten, zu führen, Zukunft zu denken, Probleme frühzeitig erkennen, Probleme anzugehen und nicht zu verstecken, ist voller Job. Und dann gibt es noch einen Job, die ganzen verwaltenden Sachen im Unternehmen, mehr als genug. Macht es nicht Sinn, so arbeitsteilig vorzugehen? Ich denke, es charakterisiert sich automatisch auch so heraus, dass die Leute da schon auch ihre Stärken sehen. Aber das von Anfang an, also ich würde es bezweifeln oder anzweifeln, ich bin da gerne bereit, dass Sie mich da auch belehren und mir Beispiele nennen, aber ich würde es anzweifeln, dass wenn sich ein Top-Manager, der Business Administrator ist und da auch sehr rational denkt und ein sehr kreativer Mensch von Anfang an zusammentun für eine Idee, glaube ich, da ist das Potenzial sehr stark, dass es Konflikte gibt. Also ich glaube, der Künstler mag dann auch das Commitment von den anderen haben, der will die Leidenschaft sehen. Man muss ja auch miteinander sprechen, um Sachen weiterzuentwickeln. Ich glaube eher, es sind schon so Mischformen und sind Ausprägungen und dass die einzelnen Teammitglieder schon bei dem anderen mitreden müssen und da auch ein Grundverständnis haben sollten, um miteinander sprechen zu können, dass sie die gleiche Sprache sprechen. Die müssen miteinander kooperieren, das ist klar. Also der Entrepreneur kann nicht gegen den anderen, aber es ist auch ein Feld, wie Sie sagen, was Konflikte hat. Die verstehen sich nicht ohne weiteres, die haben eine andere Denke, sagt man heute, oder haben andere Koordinaten und geraten aneinander, aber und das muss man in den fruchtbaren Prozess bringen und nicht denken, diese komischen Ordnungsfanatiker oder diese Irren, die immer nur Vorschläge machen, die dann überhaupt nicht durchführbar sind oder so, das muss kooperativ sein. Also die beiden müssen Respekt voreinander haben, wie Sie es gesagt haben. Aber es ist, glaube ich, schon hilfreich zu sagen, gedanklich sind das grundverschiedene Dinge, die beide da sein müssen und die man irgendwie miteinander in Harmonie bringen muss. Das sehe ich auch so. Also schon, dass es eine Trennung gibt. Das spricht aber dafür, Teams auch mit so zu denken, dass man sagt, wer oder welches Fraktion sozusagen ist das kreative Teil und wer, das verbietet ja den anderen nicht mitzudenken. Aber meine Erfahrung ist, dass entweder dieses Ordnungshaltende im Vordergrund steht und dann die Idee zu kurz kommt oder die Ideengeber nicht verstehen, dass sie natürlich mit den Ordnungshaltern positiv zusammenarbeiten müssen. Also allein die Erkenntnis, dass sich das reibt, ist doch schon ein bisschen wert, weil man sieht, das liegt nicht in der Person. Oft sagen wir, dieser Typ, das ist so ein Fanatiker, ein Analerotiker oder irgendetwas, da geht es ja schnell in so Deutungen, die dann verhindern, dass man eigentlich aufeinander zugeht. Das sehe ich auch so. Und da jetzt wieder den Bogen zu spannen zum Thema Eigenkapitalerhöhung, da kann das dann wieder helfen. Weil wenn dann nämlich ein Dritter reinkommt und da als Mediator reinkommt und dann mal das Team auch genau anschaut und dann mal sagt, ja, hört mal zu, euch fehlt die und die Komponente und dann auch die Macht hat, dahingehend was zu steuern, das ist wieder der Idealfall von Eigenkapitalerhöhung jetzt als Exkurs, wenn es so optimal laufen würde in der Realität. Jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist ein interessanter Punkt zu sagen, meine Erfahrung auch, also bin ich oft dann in der Rolle zu sagen, nee, es ist nicht das eine gut und das andere schlecht, sondern es ist beides gut. Wenn ich mit einem Rechtsanwalt zusammenarbeite, hat er auch so eine juristische Denke, wo viele nicht mit umgehen können. Aber es ist natürlich wichtig, dass er eine juristische Denke hat. Der muss ja mit juristischen Mitteln vor Gericht arbeiten. Mir kann das komisch vorkommen und unangenehm sein, aber ich muss mit ihm zusammenarbeiten. Ohne mich kann der dann das Rechtsfall nicht kämpfen, weil er mich als Information braucht und ich muss mitspielen in seinem Ding. Und andersrum auch. Also dieses wird oft von, ich kenne eben auch viele verstrittene Teams und dann ist es schwer, weil dann so alle möglichen persönlichen, emotionalen Sachen reinkommen und von außen dann auch Einfluss ist, dass man solche Vermittler braucht. Das könnte ein Kapitalgeber sein oder dass man auch eine Institution, dass man sagt, da habt ihr jemanden, der mal beiden Seiten zuhört und oft ist das ein Punkt, dass immer beide Seiten irgendwo auch Recht haben. Aber es stimmt, wie Sie sagen, also tatsächlich diese Ideengenerierung und Umsetzung sind zwei völlig verschiedene Themen. Das sollte man trennen und man sollte auch die Personen haben, die für die einzelnen Felder gut sind. Man kann es auch noch weiterdenken und es hängt ja auch vom Geschäftsmodell ab. Im produzierenden Gewerbe brauche ich dann vielleicht noch wirklich einen Experten für Supply Chain Management zum Beispiel. Und bei einer Webgeschichte brauche ich halt dann noch einen Experten im Bereich IT. Und da mache ich das ja auch. Da trenne ich ja auch nach Fachexpertise. Ja. Und ich denke, in diesem Bereich sollte man das auch machen. Es gibt ja auch ein paar schöne Beispiele. Google ist das berühmteste. Diese zwei waren freigestellt, praktisch über diese Algorithmen nachzudenken. Und der Eric Schmidt war der harte Manager, der das ihnen abgenommen hat. Und es gibt ja viele Beispiele, dass die Gründer von einer bestimmten Größe an mit Management große Probleme haben und auch emotional, mental sich da gar nicht darauf einstellen wollen und wahrscheinlich auch nicht können. Und dann ist ja oft so, dass der Erste nicht der Erfolgreiche ist, sondern die Early Follower. Und aber es ist natürlich schade. Der Erste geht ein aus vielen Gründen, aber unter anderem auch, weil er die Größendimension nicht in den Griff kriegt, diese typischen Wachstumskrisen. Oder war nicht fertig oder reif genug. Ja. Das vielleicht zum Abschluss. Thema hatte ich gar nicht vor, aber weil Sie sagen, Markt war noch nicht da. Sie sind ja eine technische Universität und Technik, was Tolles, wissen wir alle, Technologie bestimmt unser Leben, neue Technologie, fantastische Vorlage für Gründungen und trotzdem ein großes Problem. Also oft ist eben ein Patent oder eine Forschungsergebnis ist ja noch nicht das Businessmodell. Wird aber oft gleichgesetzt. Die Frau Merkel sagt, warum wird denn nicht viel mehr umgesetzt? Aber die Umsetzung ist das eigentliche Problem. Wie sehen Sie das? Würden Sie, oder wie gehen Sie an dieses vom Technischen zum Businessmodell, zur Marktorientierung? Also ich denke nicht, dass es an Ideen mangelt in Deutschland. Das ist nicht das Problem. Es mangelt an Personen, die das umsetzen wollen und an Konzepten, wie ich es umsetzen kann. Das Letzte, also weil es immer so klingt, aha, Ideen gibt es viele und auf die Umsetzung, das dann BWL. Also von der Idee muss ich auf ein Konzept kommen. Eine Idee ist ein erster Einfall und dann muss ich ein gescheites Konzept haben. Und in dem Konzept muss die Umsetzung auch schon wenigstens ein großes Stück mitgedacht sein. Und dann. Und ich brauche die Menschen, die das auch machen können. Ja. Also das richtige Team. Das bedingt sich alles gegenseitig. Und ich denke, das Team und die Bereitschaft in Deutschland, das ist ein großes Kriterium, warum viel scheitert. Da müssen wir einfach versuchen, die Kultur zu ändern. Ja, das ist ein großer Auftrag, aber man sieht es schön in so einem Mikrokosmos, wie in einem Gründerzentrum, merkt man schon, dass ein anderes Gefühl, eine andere Kultur da ist. Und daher, da kommen ja dann auch die anderen Zahlen, dass man sagt, wer ist erfolgreich. Also aus unserem Umfeld scheitern jetzt nicht 80%. Ja. Vielleicht noch ein allerletzter Punkt. Sie waren in University of California, Berkeley Campus. Wenn Sie so einen Satz, zwei Sätze, was fehlt bei uns? Was haben die, was uns fehlt? Das Umfeld, die Gründungskultur. Das ist eine ganz andere Denke. Das war wirklich toll zu sehen, mit Startups zu reden, wie offen die sind, Leute an ihrem Unternehmen partizipieren zu lassen. Die geben sukzessive Shares ab, Anteile ab, sind offen und wissen, wie wertvoll ein Team ist und holen Leute rein. Wir haben hier noch so dieses Familiendenken, das ist mein Unternehmen, ich möchte nicht teilen. Ja. Das ist dort ganz anders. Und dadurch ist auch die Akzeptanz ganz anders. Wenn jemand scheitert, super, du hast tolle Erfahrungen gemacht, steh auf, mach weiter. Ja. Und hier, wenn jemand scheitert, Konkurs, betrügerischer Konkurs. Genau, es ist ein Armutszeugnis und man hat in der Gesellschaft ein Problem. Das ist der Kernunterschied. Das ist das Entscheidende, diese Offenheit gegenüber allem. Das heißt, wir müssten hier versuchen wir ein bisschen, aber noch offener, noch mehr aufeinander zuzugehen. Natürlich ist es ein ganzes Ökosystem. Ja. Das eine Thema ist die Offenheit, das andere Thema ist, es ist mehr Kapital dort. Allein, ich weiß nicht, welcher, wie vielfacher Faktor an Venture Capital im Silicon Valley gegenüber dem gesamten Kapital in Europa vorhanden ist. Das geht alles viel schneller, die Wege sind kürzer, es gibt mehr erfahrene Leute, die einem helfen können. Also der Erfahrungsschatz ist größer, die Exit-Strategien, wenn man sagt, ich gründe, gehe dann wieder raus. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, sein Unternehmen dort wieder an den Markt zu bringen. Es muss nicht die Börse sein, aber es können andere Unternehmen sein, Konkurrenzunternehmen. Das ganze Setting ist es einfach. Aber wenn man es auf einen Nenner bringen möchte, ist es die Kultur. Die Rollen, wenn sie die Role Models fehlen uns einfach. Und wir sagen, super Gründer, die einfach positiv. Wir haben positiv auch ein paar erfolgreiche Gründungen. Ja, Sie zum Beispiel. Ja. Also, aber das wird zu wenig kommuniziert, denke ich. Ja, was konkret umgesetzt, was müssten wir tun in so einer Situation oder bei Ihnen? Was nehmen Sie mit aus Berkeley? Was wir hier, wie kriegt man diese Kultur ein Stück weit vorwärts? Gründer reinholen ins Curriculum. Ja. Ganz wichtig. Nicht nur die Lehrbücher. Nicht nur Lehrbücher, auch interessant, wenn ich mit meinen Studenten und Teilnehmern spreche, was die besten Erfahrungen waren. Es wird nie ein Professor zitiert. Es wird ein Gründer zitiert. Das, was aufgenommen wird, was wahrgenommen wird. Der Professor kann das Gleiche erzählt haben. Aber der Gründer, an den erinnert man sich. Da hat man die Leidenschaft, den Spirit, der ist authentisch, den glaubt man. Und die muss ich reinholen und die können auch im Kontext dann erzählen, und das ist so, wie wir auch Business Administration und Entrepreneurship zusammenbringen, der kann dann im Kontext erzählen, okay, hier haben wir ein Konzept, wie ist es denn in der Realität, wie ist es bei uns in einem Startup? Wie mussten wir uns da anpassen? Hat es funktioniert, hat nicht funktioniert? Und da echte Stories hören und echte Erfahrungen erleben, wo man sagt, okay, das kann ich mir als Beispiel nehmen. Und so wächst es, man kriegt ein gutes Gefühl und es wird immer wahrscheinlicher, dass für denjenigen, der in einem Kurs war, dann vielleicht Entrepreneurship auch ein Karriereziel sein kann. Mir fällt immer auf, also im Vergleich zu unserer kontinentaleuropäischen Kultur, wir denken immer so in Theorien und müssen so in der Veranstaltung so ein umfassendes Ding und auch, was ist so die meiste Literatur und so, während bei Ihnen ist mehr so scheinbar beliebig, aber wahrscheinlich auch, also bei Ihnen meine ich USA, diese Art von Situation, es sieht so aus, als sei es beliebig, aber wahrscheinlich gibt es vielleicht sogar einen noch umfassenderen Einblick, weil die Person natürlich vielschichtiger ist als so ein Lehrbuch, was immer nur so einzelne Aspekte rausnimmt. Also, ja, das heißt noch mehr Offenheit, noch mehr Leute zusammenbringen, ja, noch mehr Leute hinzuziehen und seine eigene Kultur. Berlin haben wir nicht so eine offene Gründerkultur. Ich muss mich immer verteidigen, da keine Kapitalisten zu züchten oder sowas. Also wir sind noch relativ neu dran. In den USA gab es ja diese Sachen, die uns hier gehindert haben, überhaupt nicht. Also wir sind noch relativ neu, aber jetzt in den letzten Jahren gibt es auch eine Explosion, ja, und eine große Öffnung und ja. Passiert viel, wirklich viel. Also auch wenn viele Leute jammern, es wird nichts für Entrepreneurship gemacht in Deutschland. Also ich weiß nicht, was Sie beobachten, aber es passiert wahnsinnig viel. Gerade in den letzten 3, 4, 5 Jahren ist eine Menge passiert. Es gibt auch mehr Gründungen, es gibt auch jetzt mehr Erfolgsgeschichten, ja, und schön. Ich sage immer, Sie können das gewinnlos einer Lotterie systematisch erarbeiten. Ein erfolgreiches Unternehmen, lange bevor es die ersten Dividenden ausschüttet oder sogar die ersten Gewinne macht, hat schon den Unternehmenswert. Wenn es gut ist, leicht von 1 Million oder 2. Und dann ist es tatsächlich so, dass wenn man so ein Konzept erarbeitet hat, den Proof of Concept hat, angefangen hat, die ersten Kunden hat, hat man schon den Unternehmenswert geschaffen, der für die meisten Menschen lebenslang an Ersparnis oder über Ersparnis ein Traum bleibt, so etwas zu erwirtschaften. Insofern ist es auch eine spannende Perspektive, auch eine ökonomisch spannende Lebensperspektive. Und das hat sich noch nicht so umgesprochen. Von meinen Studenten wollen immer noch so, glaube ich, 2/3 oder so Richtung irgendwo Beamter oder bei Siemens oder bei Telekom. Immerhin 1/3 findet Entrepreneurship so, mal grob über den Daumen. Früher waren wir eine komische, verrückte Truppe, so ganz an der Seite. Aber das Schöne ist ja auch, was ja auch ein ganz anderer Wert ist, und das ist die Lebensqualität. Also wenn man mal Unternehmer anschaut, die kommunizieren über ihr Unternehmen ganz anders und die sagen, es war die beste Entscheidung, die sie in ihrem Leben getroffen wenn haben. Wenn sie delegieren, ich kann auch Umgekehrte, die völlig überarbeitet sind, völlig sauer sind, so halb rechtsradikal geworden sind, also über Gewerkschaften, über deutsches Arbeitsrecht, über Steuern, ja, über alles ärgern, die gibt es auch. Also wenn Sie die Selbstständigen sehen, wir reden ja über die Innovativen, und nicht, aber wenn Sie die Selbstständigen sehen, glaube ich, ist da ein großer Teil, dem es eher schlecht geht. Es gibt ja sogar den Begriff Prekariat der Selbstständigkeit, also dem geht es ökonomisch prekär. Schlecht, ohne Altersversorgung, gerade so am Minimum, muss man auch sehen. Machen alles selbst und ständig, und genau, das kann nicht ein Vorbild sein. Das stimmt, und die wenigen Unternehmer, denen es geht gut, und ja, würde ich auch so sehen. Tun also natürlich wissen, leicht bei den innovativen Konzepten, da hat man einen kreativen Prozess und hat die Selbstverwirklichung. Aber das heißt, man braucht eine Innovation. Das ist auch nicht irgend mit einer Idee selbstständig machen, sondern braucht eine Innovation. Und wie taugt die Innovation am Markt? Schön, jetzt haben wir es allen gesagt. Jetzt hoffen wir, dass das auch Fuß fasst. Jetzt haben wir gleich die nächste Phase und Open End für untereinander austauschen, am Konzept arbeiten. Wir haben gehört, wie es geht. Vielen Dank an Sie und ja, lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Wir tauschen doch unsere Erfahrungen ganz gut aus. Schön, dass ich hier sein durfte. Danke.